Am schönsten kann's für mich nur sein, bin ich zu Haus mit mir allein. Trink ein Gläschen ganz in Ruhe, brauch's mit niemandem zu teilen. Kann tun und lassen, was ich tue, auch im Müßiggang einmal verweilen. Ohne dafür Böses zu ertragen, kann ich doch über mich nicht klagen. Deshalb, mein Freund, so frag ich dich, was wäre ich wohl ohne mich? Niederbayer, der Mensch trinkt, was nur logisch scheint, wenn er fest zu glauben meint, dass vom Durst er sei gequält und ohne Bier es nicht aushält. Den Niederbayern ist das Wurst, er hat im Notfall immer Durst. Mit Schmerzen auf einem Baum ein Braunbär. Mit ihm war nicht zu scherzen, denn fressen konnte er kaum mehr. Seit Tagen schon kaum zu ertragen, ein Eiterzahn war ihn am Plagen. Weshalb er auch, das scheint nur klar, auf diesen ziemlich sauer war. Gefängnis, früher war ich wohnhaft in, dann hatte ich es geschafft. Saß in einem Gefängnis drin, war quasi in Wohnhaft. Nun bin ich wieder frei, wieder wohnhaft in. Ich hoffe auch, es bleibt dabei, sonst bin ich wieder drin. Affe. Ein Affe hatte unverhohlen einen Kasten Bier gestohlen. Er und noch zwei andere Affen wollten sich nen Rausch verschaffen, doch wurde nichts aus den Exzessen. Den Öffner hatten sie vergessen. Rasenmähen. Weißt du was? Rasenmähen, das macht Spaß, wenn man etwas hat, was den Rasen schnell macht platt. Weißt du was? Rasenmähen, das macht Spaß, wenn man etwas hat, was den Rasen schnell macht platt.